Lektion 9. Text 1. Mein Bein hat furchtbar wehgetan. Guten Tag, Anna. Mein Gott, du siehst aber nicht gut aus. Hast du Schmerzen? Ja, und wie. Vor allem im Bein, das ist gebrochen. Und der Arm ist auch gebrochen. Der tut auch ziemlich weh. Du Ärmste. Arm und Bein gebrochen. Und sonst? Ich meine, sonst fehlt dir nichts? Nichts? Du bist gut. Ich habe überall Schmerzen. Im ganzen Körper. Besonders meine Brust tut mir sehr weh. Aber gebrochen ist sonst nichts. Und was sagt der Arzt? Wie lange musst du im Krankenhaus bleiben? Mindestens 4 Wochen. Aber laufen darf ich dann noch lange nicht. Der Verband bleibt länger dran. Das dauert wahrscheinlich 12 Wochen. Das ist nämlich ein sehr komplizierter Bruch. Vielleicht müssen die Ärzte auch nochmal operieren. Dann dauert's noch länger. Nochmal operieren? Haben Sie denn schon mal operiert? Schon 2-mal. Das erste Mal direkt nach dem Unfall und dann noch einmal 2 Tage später. Du Ärmste. Wie ist das denn überhaupt passiert? Erzähl doch mal. Ich war mit Uli und Tina in der Disco, in der Tangente. Es war schon ziemlich spät, so gegen 1, aber wir sind trotzdem noch ins Clochard gefahren und haben dort ein paar Bier getrunken. Dann sind wir nach Hause gefahren. Ich war wohl etwas zu schnell und plötzlich ist es passiert. Das Auto ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ja, und das nächste, was ich weiß, ist... Ich habe im Auto gesessen, mein Bein hat furchtbar wehgetan und Tina hat laut geschrien. Uli ist aus dem Auto gefallen. Er war nicht angeschnallt, aber ihm ist Gott sei Dank nichts passiert. Er hat dann versucht, das Auto aufzumachen, aber das war nicht möglich. Die Tür hat geklemmt. Ich weiß noch, ich hatte furchtbare Angst. Ich habe gedacht, hier findet uns niemand. Hier fährt doch so spät nachts niemand mehr. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir gewartet haben. Uli ist weggegangen und hat Hilfe geholt. Irgendwann ist dann der Notarzt gekommen und hat uns alle ins Krankenhaus gefahren. Dort haben sie mein Bein sofort operiert. Tina und Uli haben mehr Glück gehabt. Sie sind schon wieder zu Hause. Das ist ja furchtbar. Und dein Auto? Was ist mit deinem Auto?